Schutzgebiete gut managen. Schutzgebiete funktionieren mit ausreichend Mitteln und durchdachten Konzepten, klaren Zielen und einer breiten Partnerschaft mit der lokalen Bevölkerung. Mögliche Interessenkonflikte zwischen Nutzung und Schutz müssen sorgfältig analysiert und austariert werden. Naturschutz kann nur mit den Menschen geschehen, nicht gegen sie. In vielen Fällen sind die lokalen, teilweise indigenen Bevölkerungsgruppen die besten Kenner der Natur. Sie haben nachhaltige Nutzungskonzepte, die seit Jahrhunderten bestehen. Deshalb müssen Schutzgebiete und ihre Anrainerbevölkerung gemeinsam unterstützt werden. So beschreibt die Direktorin der noch relativ jungen Stiftung Legacy Landscapes Fund den zeitgemäßen Anspruch an Naturschutz. Der Legacy Landscapes Fund wurde 2020 von der KfW Entwicklungsbank im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Absicht gegründet, modernen Naturschutz zu fördern. Inzwischen ist er eine eigenständige Organisation mit Sitz in Deutschland, aber internationaler Reichweite. Sein Name spielt ganz bewusst mit den Worten Legacy, Vermächtnis und Landscapes, Landschaften. Er signalisiert damit sofort: Wir sichern das Erbe der Menschheit, aber nicht mit Fortress Conservation, die wir hinter uns lassen, sondern mit einem breiteren Verständnis, bei dem ganze Landschaften einbezogen werden. Entsprechend gilt der Fonds als innovatives neues Modell, weil er verschiedene Aspekte geschickt miteinander verbindet. Er finanziert einige der biodiversitätsreichsten Gegenden der Welt, und zwar in Entwicklungsländern, also genau dort, wo es große Artenvielfalt, aber wenig Geld für den Naturschutz gibt. Und das langfristig, über mindestens 15 Jahre, mit jeweils $1 Million pro Jahr. Das Geld kommt aus einem Kapitalstock samt Zinsen, der gerade aus öffentlichen und privaten Quellen aufgebaut wird und bis 2030 über $1 Milliarde verfügen soll. Rund $230 Millionen sind gut ein Jahr nach Gründung bereits vorhanden. Die 1 Million pro Jahr deckt nur einen Teil der Kosten, aber damit verfügen die Parks über regelmäßige und verlässliche Einnahmen, die ihnen eine bessere Planung und Wartung, ein ausgereifteres Management und die Pflege langfristiger, vertrauensvoller Beziehungen zur umliegenden Bevölkerung erlauben.